1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht wieder eine offene und freie Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, die Nummer ist bekannt, kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Evelyn und die ist 45. Ich grüße dich sehr herzlich. Hallo. Hallo Evelyn. Um was geht's bei dir? Ach, jetzt muss ich erstmal tief Luft holen. Ja, mach mal, wir haben Zeit. Also es geht darum, 2004 hat mein Ex-Mann versucht, mich umzubringen. Hm. Und zwar hat er mich von hinten mit unserem damaligen Auto überfahren. Ich hatte verschiedene Verletzungen, unter anderem Nasenbeinbruch, meine Stirn war aufgeplatzt. Ich habe heute noch Glassplitter im Kopf drin. Also, du gingst irgendwo und dann ist er von hinten auf dich, an dich rangefahren. Ich stand auf dem Bürgersteig mit dem Rücken zur Fahrbahn hin. Ja. Und dann ist er praktisch von hinten gekommen, ohne dass ich irgendwie was wahrgenommen hatte. Er war auf einmal da. In welcher Geschwindigkeit? Die haben festgestellt bei Gericht, er muss mindestens 25 km/h gefahren sein. Ja. Das heißt, du bist dann sofort hingeschlagen auf die Erde? Nein, ich muss dazu sagen, damals bei Gericht konnte keiner sich erklären, warum ich so geflogen bin und so aufgeschlagen bin, wie es dann halt passiert ist. Ach so, du bist hochgeflogen. Das hört ja man ja manchmal bei schweren oder bei Unfällen dieser Art, dass die Leute durch die Luft fliegen. Ja, richtig. Und zwar hatte ich Glück. Ich habe eine Krankheit, ich habe MS. Mhm. Und diese Krankheit hat mir damals halt das Leben gerettet. Warum? Weil, also der medizinische Sachverständige, der da war, der hat gesagt, wie gesagt, die konnten sich nicht erklären, warum bin ich geflogen, wie ich geflogen bin. Mhm. Nachdem dann der medizinische Sachverständige wusste, dass ich MS habe, da hat er sich das erklären können. Und zwar, wenn jemand MS hat, also wenn ich dich schubse, dann steuerst du dagegen. Mhm. Ein Mensch, der MS hat, der kann das nicht. Ach, das heißt, ich bin geflogen wie ein Gummiball. Und das hat mir das Leben gerettet. Und die Verletzungen waren, du hast es gerade schon angefangen zu erzählen, welche Verletzungen hattest du? Also Prellungen sowieso, jede Menge. Mhm. Da an dem linken Bein, was auch mein Problembein ist, wo er mich dran erwischt hat, das war total am Knie hinten, total blau. Prellung auch verschiedene, Schürfwunden, jede Menge. Mhm. Klingt aber trotzdem für so einen brachialen Vorgang noch in Relation harmlos, ne? Ja, ich habe Glück gehabt, ich habe 10.000 Schutzengel gehabt. Ich gebe dir deinen auch zurück, falls er dabei war. Wirklich, aber... Der hat das dann getan, ist er dann weggefahren, weitergefahren? Ja, er ist weitergefahren. Ich muss noch dazu sagen, mein Versicherungsvertreter, der jetzt mein bester Freund ist, der stand direkt neben mir. Also es waren vielleicht 10 Zentimeter, die wir auseinander standen. Er hat mit mir geredet und auf einmal war ich weg, sagt er. Das heißt, unter Umständen hätte dein Ex-Partner auch diesen Mann noch erwischen können. Richtig. Mhm. Aber der wiederum hat dann schnell einen Krankenwagen und die Polizei benachrichtigen können. Nicht direkt. Also er hat gesehen, er ist weggefahren. Mhm. Dann war vor meiner Freundin, die Tochter ist mit dem Hund rausgegangen und die hat mich gefunden. Wo lagst du? Ich lag, du kennst bestimmt diese großen Mülltonnen, diese Container. Ja. Und da sind doch manchmal solche Zäune drum, so grünliche. Ja, genau. Und das Kuriose war, ich lag mit meinem Oberkörper da drin, in diesem Viereck. Ach. Und meine Beine waren draußen. Und keiner weiß, wie bin ich da hingekommen. Ach, ist das Wahnsinn. Das ist alles eine unerklärliche Sache. Evelyn, sag mir bitte, warum hat dein Mann das getan? Er hat es getan, deswegen... Damals in der Ehe hat er mich vergewaltigt und daraus ist unser letztes Kind entstanden, unser Sohn. Und ich habe mit diesem Kind, ich liebe ihn wirklich, er ist mein Kind und ich habe ihn geboren. Und ich wollte aber, dass er dann zu seinem Vater geht, weil ich habe gemerkt, das wird immer problematischer mit dem kleinen Süßen und ist egal, was war und er war immer schuld und ich wollte ihm nicht wehtun. Und dann habe ich über meinen Anwalt ein Schreiben verfassen lassen, er möchte bitte seinen Sohn nehmen. Weil bei den Moslems ist es ja auch eben so, dass die Jungs immer besser sind als die Mädchen. Okay, aber das erschließt mir jetzt noch nicht, warum er dich umbringen wollte. Das erkläre ich jetzt gerade. Ja. Es ist ein bisschen... Okay, ich erkläre es eben. Mach's einfach. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, die Schreiben aufsetzen lassen. Daraufhin hat er mich angerufen und hat gesagt, wenn, dann will er beide Kinder haben, weil wir haben einen Jungen und ein Mädchen. Ach so. Und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, du kriegst deine Tochter nur über meine Leiche. Ah so, ja. Und da war die Provokation da. Und 2 Tage später hat er mich dann plattgefahren. Oh, ist das heftig. Ist das heftig, Evelyn. Zu was ist er verurteilt worden? Er ist erst verurteilt worden zu 5 Jahren wegen vorsätzlichem versuchten Mord. Dann hat sein Anwalt Revision eingelegt, ist durchgegangen. Dann kam ein neues Verfahren. Dann wurde er verurteilt zu schwerer Körperverletzung. Und hat er wieder Revision eingelegt. Und letztendlich, was kam bei rum? Letztendlich kam rum, er ist zu 4,5 Jahren verurteilt worden wegen schwerer Körperverletzung. Das ist unglaublich, ne? Ja, und dann ist er noch, der Witz ist, der Sache ist, die deutsche Justiz, also ich glaube da wirklich nicht mehr dran. Der Witz ist an der Sache, der ist noch 2 Jahre zusätzlich frei rumgelaufen, obwohl er verurteilt war. Dann ist es jetzt die Sache, jetzt ist er seit ungefähr, ich müsste jetzt lügen, aber ich denke mal so ein halbes Jahr, ist er im Gefängnis. Erst seit einem halben Jahr. Ja, dieser Vorfall war im Jahre 2004, ne? Richtig, richtig. Und also jetzt ist er drin und sein Anwalt hat dafür gesorgt, dass er Freigänger ist. Also dass er jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag draußen ist. Ja. Und er wohnt gar nicht so weit weg von hier. Ach so, das heißt, du hast eventuell Angst, dem sogar zu begegnen. Eventuell? Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wieder ein sehr drastisches und eigentlich skandalöses Beispiel dafür, dass man überhaupt nicht über die Opfer nachdenkt. Nein. Was man den Opfern auch antut, dass zum Beispiel dieser Typ jetzt in deiner Gegend rumlaufen kann. Warum darf der überhaupt rumlaufen, nachdem er so etwas gemacht hat? Hat er dir denn nochmal gedroht? Nein. Aber die Angst ist ja trotzdem da, weil dank dem Familiengericht, weil er jetzt beantragt hat, dass er seine Kinder sehen darf, nach 5 Jahren wohlgemerkt. Ne? Die Kinder haben ihn nicht gesehen, gar nichts. Also mein kleiner Sohn erinnert sich absolut gar nicht an ihn. Und meine Tochter, die will ihn einfach nicht sehen, weil sie sagt, hat sie auch dem Psychologen gesagt, einer, der meine Mama so wehgetan hat, mit dem will ich nichts zu tun haben. Seid ihr denn inzwischen geschieden? Wir sind also jetzt 2 Jahre geschieden. Ja. Das hat auch noch lange gedauert, obwohl es echt ein schlimmer Fall war, haben die das trotzdem noch so lange hinausgezögert, weiß der Geier warum. Evelyn, wenn man so etwas erlebt hat, das ist ja nun gar nicht vorzustellen für uns, die wir so etwas nicht mitgemacht haben. Da erlebt man einmal diesen Anschlag, diesen Unfall. Ja. Man weiß, dass da war ein Mensch, der dich umbringen wollte. Wie sehr bist du seelisch und psychisch verletzt durch die Sache? Und wie geht es dir heute? Es geht mir überhaupt nicht gut. Ich hatte einen Psychologen, der war sehr gut, aber der ist in Rente gegangen und der ist nicht mehr auffindbar. Das heißt, du und bist... Und ich stehe eigentlich ganz alleine in meiner Welt mit meinen Kindern. Und mit deinen Kindern, mit der Angst? Mit der Angst, mit meiner Angst. Krankheit, mit meine Seele ist sowieso down. Männer sind für mich, wie soll ich sagen, irgendwie Mittel zum Zweck geworden. Zu welchem Zweck? Ich sag's jetzt mal krass. Ja, sag's ruhig, wie ist dir? Ja, ich sag so, mein Leben habe ich selber im Griff, ich brauche keinen Mann. Mhm. Aber der Körper verlangt trotzdem, ich bin eine Frau, verlangt ab und zu dazu. Mhm. Ich finde es echt, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gut dabei, aber manchmal ist es halt so, dass ich diese Sache, die eigentlich, wo die Männer meistens das Privileg haben, ich kann die Frau und die Frau, mache ich es halt dann jetzt so, ja, ich nehme den Mann, den ich will. Okay. Ich finde es beschissen, ehrlich gesagt. Ich mag es nicht, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ja, dagegen ist doch nichts einzuwenden, wenn du denen nicht die große Liebe vorspielst. Ja, das finde ich okay, aber es ist so, ich wünsche mir einen Mann, der für mich und meine Kinder da ist. Aber da ist ja so sehr viel. Es ist so sehr viel, was du gerade geschildert hast. Und dann bist du nicht einmal in einer ordentlichen psychologischen Betreuung nach diesen Katastrophen. Das geht eigentlich nicht. Eigentlich musst du alles in die Wege setzen, dass du wieder zu einer guten psychologischen Person kommst. Ja, aber ich wüsste nicht wie und wohin und... Evelyn, das ist ein Fall für meine Psychologin im Hintergrund, die das Gespräch mitgehört hat. Ich habe mir gewünscht, dass das passiert, was du jetzt sagst, weil ich habe so oft schon zugeguckt bei dir. Weißt du? Ich habe auch schon mal angerufen vor Jahren. Aber weißt du? Bin ich leider nicht durchgekommen. Wir sind hier nur eine kleine Redaktion und eine kleine Sendung. Und wir versuchen jetzt in dem Rahmen, der uns zur Verfügung steht, dir jetzt zu helfen, wie es nur irgend geht. Mhm. Aber das ist ja schon mal was. Ja, ich hoffe es. Und manchmal hat es auch ganz gute Früchte, so wie ich das dann im Nachhinein erfahre von den Anrufern. Ich bin ein Optimist. Ja, das ist auch sehr gut so nach dem, was dir passiert ist. Ja, und du klingst, wäre ich jetzt nicht, wie ich bin. Nein, ich will dir mal was sagen. Du klingst auch nach all den Dramen, als eine sehr tapfere Frau kommst du mir rüber. Bin ich auch und ich bin stark. Ja. Ich will stark sein für meine Kinder. Ja, genau. Das ist natürlich eine gute Motivation. Und wir sind alle mal wieder entsetzt über unsere Gerichte. Also ich glaube da an gar nichts mehr. Wenn ich einen finden würde, ich sag's mal krass, den ich da, der das gemacht hat, die Adresse preisgegeben hat, den ich an die Karre pissen kann, ich würde es tun. Gut, das kann man jetzt verstehen, dass du das so als emotionale Äußerung sagst. Aber allen bleibt natürlich ein übler Beigeschmack, wenn man deine Geschichte hört und sich vorstellt, der ist danach noch lange rumgelaufen als freier Mann und jetzt ist er Freigänger und weiß die Adresse. Und weiß die Adresse auch noch von dir. Mhm. Und keiner hilft mir, dass ich hier aus dieser Wohnung rauskomme, irgendwo hin, weil ich bekomme nur Rente. Mhm. Es ist niemand da. Mhm. Das kostet alles Geld. Über das psychologische Gespräch hinaus sollte meine Psychologin gleich auch noch mal ein bisschen oder etwas eingehen, damit die über den weißen Ring sprechen. Er hat mir schon mal geholfen, der hat mir damaligen Wohnung gute Sache über Sicherung hingemacht, aber ich bin ja wieder umgezogen. Wir gucken mal. Wir werden unser Bestes tun, Evelyn. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön und danke für dein Ohr. Alles, alles Gute wirklich, das wünsche ich danke. Dir. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war die Evelyn. Und sollte ihr gerade reingezappt sein, wir sind live hier, wie jede Nacht und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über alle möglichen Themen, über persönliche Themen, politische Themen, gesellschaftliche Themen, was auch immer. Meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Patricia. Patricia ist 25. Ja, hallo. Patricia, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, und zwar habe ich ein schwieriges Problem. Mit dem Problem bin ich eigentlich selber ganz gut zurechtgekommen, aber seit einigen Tagen weiß mein Freund davon. Und es geht darum, dass ich einen Nachbar habe, der mir zuschaut abends, wenn ich nach Hause komme und mich umziehe. Mhm. Und Wie macht er das? Ja, er steht halt am Fenster. Und du hast keine Gardinen davor? Ich habe zwei Gardinen, als ich es auch das erste Mal mitbekommen habe. Und die Male danach habe ich auch die Gardine zugezogen, aber er stand weiterhin da. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich eines Abends das Ganze zugelassen habe. Und erstmal die Gardinen offen gelassen habe, bis es dann so weit ging, dass ich eines Abends mich bewusst, als ich mich beim Umziehen war, umgedreht habe und ihm gezeigt habe, quasi, dass ich weiß, dass er da ist und dass ich es auch okay finde. Mhm. Also ist das eine starke exhibitionistische Ader bei dir, die da geweckt wurde? Dir macht es Spaß, die Vorstellung, dass du angeguckt wirst? Also wenn ich das höre mit dem Wort, kann ich nicht viel anfangen und das verletzt mich auch irgendwo, weil ich bin schon eine sehr konservative Person. Ich bin auch so aufgewachsen und vertrete das auch. Und, okay, aber das, was du machst, ist ja, genau. Ist das ja. Ja. Ist ja egal, wie wir es nennen. Ja, genau. Wie weit ist der Nachbar entfernt, so metermäßig? Also ich wohne in der Oberstadt bei uns. Es ist eine Altstadt, ich würde jetzt mal schätzen, 4 Meter. Ach so, so nah. So ja, nah. Sehr nah. Mhm. Auf gleicher Ebene dann auch, ja, wie genau. Du? Mhm. Ja, das geht jetzt, ich habe es gerade gar nicht richtig registriert. Wie lange jetzt schon? Ungefähr 2 Monate. Also seit 2 Monaten hat es angefangen und es wurde halt immer intensiver. Das heißt, du machst jeden Abend Striptease? Sozusagen. Wie weit geht das? Bist du ganz nackig irgendwann? Also vor 3 Wochen war es halt schon so weit, dass ich mich selbst befriedigt habe und er hatte die Kamera an. Kennst du diesen Mann eigentlich? Nein. Nee? Ich habe ihn auch nie irgendwie auf der Straße gesehen oder sonstiges. Komisch, ne? Eigentlich kennt man doch so die Nachbarschaft, vor allem wenn die so nah dran wohnt. Naja, also ich will jetzt sagen, bei uns nicht so unbedingt, okay. Weil Marburg ist eine Studentenstadt und ich weiß nicht, also... Mhm. Also, du hast dich selbst befriedigt? Ja. Hast du das bei Beleuchtung gemacht am Abend? Ja, also er hat es auf jeden Fall gesehen, ja. Also volle Beleuchtung, Gardinen auf? Ja. Und er hat gefilmt, das genau. Hast du, wie kann man das sehen, wenn dein Zimmer beleuchtet ist, wie kannst du sehen, dass er gefilmt hat? Also ich habe die Kamera eindeutig gesehen. Achso, das rote Lämpchen oder sowas? Auch. Ja. Wie lange geht dann so eine Vorführung? Ja, nicht lange, ich würde sagen 20 Minuten und danach habe ich, irgendwie habe ich mich schon befriedigt gefühlt, aber ich habe dann auch die Jalousien runtergelassen und habe mich schlafen gelegt und hab dann am nächsten Tag darüber nachgedacht, und aber es ist wieder passiert und... Jetzt hast du dich gerade etwas gesträubt gegen das Wort Exhibitionist. Ja. Aber warum machst du es? Ich habe mir eigentlich die Frage noch nicht selber gestellt. Stell ich sie dir erstmal. Warum tust du das jeden Abend? Also ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen geschockt, als ich ihn da gesehen habe. Und ich habe ihn wirklich, sage ich mal, auf frischer Tat erwischt. Und es war auch wirklich so, dass ich wirklich geschockt war und das auch verhindern wollte. Mhm. Und das ging dann noch ein paar Mal so und dann irgendwie, ich nicht. Aber was ist da passiert? Da muss ja irgendein Schalter sich also, nicht umgelegt haben. Ich habe mich umgezogen und dann dachte ich, jetzt drehst du dich um. Jetzt zeigst du ihm einfach, dass du es gemerkt hast. Und seine Reaktion war erst erschreckend, also er hat sich erschreckt, aber dann... hat er sich wieder hingestellt und ich weiß nicht, ich habe dann einfach ihn angeschaut und... Kannst du diesen Mann erkennen, richtig? Würdest du den auf der Straße wiedererkennen? Ich denke schon. Das schon. Ein älterer Mann? Ja, also ich würde sagen Mitte 40. Ja. Ist es für dich eine sexuelle Erregung, wenn du das tust? Ja. Ja. Dann haben wir die Begründung ja schon. Ja, ganz klar. Also sonst es macht dich kann scharf. Ich mir auch nicht erklären. So, das hast du mir gerade am Anfang gesagt, deinem Freund erzählt. Nee, Nein! Also es war so, ich bin mit meinem Freund zusammen seit 1,5 Jahren und er ist Libanese. Mhm. Und das war schon sehr schwierig, einen Kontakt, also eine gute Beziehung mit seiner Familie herzustellen, weil seine Freundin vorher hat ihn betrogen und das war ein Riesenskandal und die Familie ist auch sehr strenggläubig und... Verstehe, das wäre eine Katastrophe, wenn du ihm das erzählen würdest. Das habe ich gerade falsch verstanden am Anfang. Ja, und die haben ja auch ganz klar am Anfang schon deutlich gemacht, dass es nicht mehr passieren soll. Mhm. Also so eine Verletzung. Wie macht man das deutlich? Ja, also die haben es mir ganz klar gesagt. War mit einer Drohung verbunden? Jetzt im Nachhinein, so wenn ich darüber nachdenke, auch jetzt nach dieser Situation alles, ich habe mir ja viel Gedanken gemacht, auf jeden Fall, ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 1,5 Jahre. Wie würdest du diese Beziehung beschreiben? Es ist eigentlich eine ganz schöne Beziehung, solange ich halt auch meine Pflichten erfülle. Also die Pflichten erfüllen heißt? Ja, dass ich halt da bin, wenn er es braucht, dass ich... Sexuell? nicht nur sexuell, sondern auch wenn ich irgendwie repräsentativ da sein muss, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist halt, ich bin halt sehr, auch sehr konservativ erzogen worden. Klingt nicht so glücklich, finde ich. Ja, also ich liebe ihn schon. Ich liebe ihn. Aber, ja, aber wenn ich von der Person sagen würde, die ich liebe, naja, ich muss so da sein, wenn er es braucht oder wenn sie es braucht, finde ich, ist kein große, ist keine positive Aussage über die Beziehung. Na, natürlich nicht. Ja. Das wollen wir diskutieren, natürlich ja, nicht. Genau. Es ist Horror. Ja, es ist nicht schön, nein. Aber er hat auch schöne Seiten. Auch ja, nicht. Natürlich. Alle haben dann immer irgendwie noch schöne Seiten. Fühlst du dich von ihm unterdrückt? Eigentlich nicht, aber jetzt, wo das Ganze passiert ist und ich halt, also es ist so, dass er mich jetzt darauf angesprochen hat, dass Freunde von ihm meinen, mich im Internet gesehen zu haben. Ach du lieber Himmel. Und ich natürlich, bin das allen Internet. Wolken gefallen, als er mir das gesagt hat und hat auch direkt gesagt, dass er das absolut nicht glaubt, weil ich auch wirklich sagen muss, ich bin auch keine Person, von der man das glaubt. Nein, aber natürlich hättest du sofort, und heutzutage muss man sofort dran denken, wenn man gefilmt wird, dass das natürlich in der nächsten Sekunde... Ich habe niemals so weit gedacht, ja, ja. Niemals. Ja, ich weiß gut, das war aber, alles, aber... Du kannst im Internet stehen, ja, davon können wir ausgehen. Ja, das Problem ist jetzt, er ist jetzt 3 Tage auf Fortbildung und er ist Versicherungsdienstleister und er ist jetzt auf jeden Fall 3 Tage dort. Und das Problem ist jetzt einfach, dass er zwar gesagt hat, dass er das nachrecherchieren will, was seine Freunde gesagt haben. Also ich habe selber auch schon recherchiert im Internet. Aber wenn seine Freunde das doch gesehen haben, ist das doch wahrscheinlich für die ein Klacks, sich das irgendwo zu merken, wo sie es gesehen haben natürlich, und ihnen zu zeigen. Ne? Natürlich. Also müssen wir davon ausgehen. Natürlich. Und ich kann mir das auch nur so erklären. Ich bin auch kein Mensch, von dem man das im Geringsten erwarten würde. Nun gut, aber nun ist es passiert. Und deswegen denke ich auch, dass es der einzige Grund ist, warum er sich nicht gleich das hat zeigen lassen. Also ich kann mir die Situation auch nur so vorstellen, dass sie ihm das erzählt haben. Er ist halt auch sehr aufbrausend, dass er direkt gesagt hat, ich will kein Wort mehr hören. Ja, aber das Misstrauen ist gesät. Und dass hat mich darauf angesprochen und ich glaube auch, dass er mir das abgekauft hat. Aber ich bin mir sicher, wenn er jetzt zurückkommt, dass er da der Sache nachgehen wird. Genau, also stehst du in einem großen Konflikt, was jetzt zu tun? Also das wäre schlimm, da müsste ich... Also ich will jetzt nicht zu weit greifen, aber ich glaube schon, dass es dann so weit geht, dass ich schon wirklich sehr gefährdet bin. Also dass ich dann Drohungen bekomme und dass mir auch nachgestellt wird und dass ich auf jeden Fall dann sozusagen... Moment, dass du Drogen bekommst? Ja, also ich denke auf jeden Fall, wenn das dann wirklich der Fall ist, dass ich im Internet bin und das rauskommt, dass ich definitiv wie Drogen zur Antwort stehe. Also dass ich definitiv auch... Ja, was heißt Drogen bekomme? Von ja, wem? Ja, ich weiß es nicht, wie es ausgehen wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass seine Brüder oder auch sein Vater oder vielleicht sogar seine Mutter mir vor der Tür stehen und mich fertig machen. Also, ach, Drohungen meinst du? Ich habe Drogen verstanden. Nee, Drohungen. Drohungen, ja, ja, ja. Ja, natürlich. Ja. Ja, dich aber in was reingerannt. Ich weiß. Also ab heute ist aber... Ich hoffe schon seit ein paar Tagen Schluss mit Striptease, also oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem er mich darauf angesprochen hat, fühle ich mich selbst auch, irgendwie dazu distanziert. Aber jetzt, wo er weg ist, merke ich schon, dass ich nicht abgeneigt bin, auch wieder den Vorhang aufzuziehen. Ja, aber Patrice, das verstehe ich nur wirklich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Da musst du doch nun für dich bei allem Verständnis für lustvolle Sachen... Und für schräge und geile Aktionen. Da ist aber erstmal Schluss. Ich weiß aber auch nicht, ob mir das wichtiger ist oder ob dieses krankhafte Verhalten von meinem Freund und seiner Das ist ein anderes Bier, aber grundsätzlich ist es nicht schön für dich, wenn du nackig und dich selbstbefriedigend im Internet auftauchst. Ja, das kannst du deinem Arbeitgeber gelangen und weiß ich, wohin auch immer. Das ist mir sehr bewusst. So, wenn du eine neue Seite deiner Sexualität irgendwie jetzt entdeckst, dann lebt die anders aus, aber nicht so. Das ist das eine. Lass das sofort sein. Nicht nur wegen deines Freundes, auch wegen dir, um dich zu schützen. Ja. Das zweite ist, was dein Freund anbelangt, wahrscheinlich ist jetzt die Flucht nach vorne das Allerbeste, dass du das gestehst. Oh Gott. Ja, was machst du, wenn er mit einer Aufzeichnung vor dir steht und sagt, hier, das bist du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon am Überlegen, was ich mache und ob ich überhaupt ganz schnell meine Wohnung verlasse und abhaue. So weit ist es. Also, also er ist sehr, sehr, sehr, sehr hart. Also da gibt es überhaupt kein, also wenn das so ist, dass es wirklich im Internet ist und er das sieht, dann gibt es für mich nur noch die Flucht. Ich verstehe. Da gibt es nichts anderes. Ja, also da kann man auch nicht drüber reden. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Das ist dann, das ist dann aus. Ich verstehe. Trennung von dem Mann? Das ist egal, was ich mache, wenn ich nur in der Nähe bin. Weil er sich jetzt in seine Ehre gekränkt fühlt. Nicht nur das, ich denke einfach, er wird so schockiert sein, dass auch wenn die Ehre nicht im Spiel wäre, aber die ist auch im Spiel, aber falls auch nicht, also ich wäre reif fürs Krankenhaus, wenn nicht noch weiter. Also es ist wirklich eine Situation, sonst würde ich auch nicht anrufen, mir ist die ganze Situation selber unangenehm. Du hast Angst. Ich weiß nicht weiter. Du hast Angst. Frage ich. Irgendwo bereue ich es und irgendwo weiß ich auch, dass ich das ja gemacht habe. Mhm. Und ich auch weiß, dass ich das nicht gemacht hätte, wenn ich nicht irgendwo das gewollt hätte. Mhm. Okay, alles geschenkt. Es geht jetzt darum, wie es jetzt weitergeht. Ja. Wie du dich verhalten sollst. Ja. Ich überlege gerade. Das ist schwierig. Es ist ausgesprochen schwierig. Ich würde dich gerne mit einer bestimmten Informationstelefonnummer versorgen lassen im Hintergrund. Ja. Ich möchte das gar nicht jetzt großartig erklären, um was es sich da handelt. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Anlaufstelle, um für eine Frau, die in deiner Situation ist, eine adäquate, vernünftige Auskunft zu bekommen. Ich weiß auch gar nicht, was mich da geritten hat oder was auf einmal mit mir los ist. Also ich kenne das selber nicht von mir. Ich bin auch total beschämt darüber. Es weiß auch niemand davon. Aber es ist trotzdem alles wieder empörend, dass dein Freund sich darüber aufregt und entsetzt ist und schockiert ist und traurig ist. Okay. Aber es ist schlimm, dass Frauen in Situationen geraten, dass sie Angst um Leib und Leben haben müssen. Das darf in diesem Land eigentlich nicht sein, finde ich. Ja, aber ich bin auch irgendwo schuld daran. Du bist schuld daran, natürlich. Aber dennoch darf das nicht eine Gegenreaktion, eine gewalttätige Gegenreaktion haben. Ja. So, jetzt melden wir uns bei dir nochmal melden und das Weitere dann im geschützten Hintergrund besprechen, okay? Ja, danke. Wir melden uns. Danke, Domian. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. 0800. 220 50 50, die Nummer. Hartmut, 45, hallo. Hartmut. Guten Abend, respektive guten Morgen. Hallo Hartmut, 45 Jahre, das stimmt. 45 stimmt. Sehr gut. Um was geht's? Korrekt. Es geht um meine Frau, mit der ich ansonsten glücklich verheiratet bin, die wesentlich jünger ist als ich. Wie alt ist sie denn? 24. Ja. Und sie ist ein absoluter Messi. Oh. Jo. Wie lange verheiratet? Verheiratet sind wir jetzt seit anderthalb Jahren. Ja. Zusammen schon fast 5 Jahre. Und wie lange wohnt ihr schon zusammen? 4 Jahre. Also eine ganze lange Zeit. Ja, eine ganze lange Messi Zeit. Messi heißt, dass es wie Kraut und Rüben bei euch aussieht. Schlimmer. Noch schlimmer? Ja. Du brauchst eine Leiter, um von einem Zimmer ins andere zu kommen. Hm. Und wie viele Zimmer hat die Wohnung? 3. 3 Zimmer. Ganz normale 3-Zimmer-Wohnung. Voller Müll, voller Dreck. Nee, Dreck nicht. Dreck nicht. Müll. Müll. Na gut, das ist Dreck. Im Grunde genommen ist es Dreck. Müll. Oder ist ja. Es stinkt auch in eurer Wohnung. Nein, das tut's nicht. Aber da liegen auch alte Essensreste. Zeitungen. Achso, Essensreste und sowas nicht. Nein. Um Gottes Willen. Alte Zeitungen. Pappkartons. Sowas. All das. Aber Badezimmer, zum Beispiel Badezimmer. Wird das Badezimmer mal sauber gemacht? Sagen wir mal so. Ich würde gerne. Aber? Das Problem liegt darin, dass sie auch so gut wie keine Wäsche wäscht, obwohl ich Waschmaschine plus Trockner besitze. Ja. Ich habe auch ein Gäste-WC sogar. Ja. Aber es wird nicht gewaschen. Das heißt, die Dreckwäsche türmt sich. Warum wäschst du nicht? Irgendwann habe ich es aufgegeben. Und du musst doch frische Klamotten anziehen. Wie machst du das? Peu à peu, sagen wir mal so, Stantepede, waschen, trocknen, anziehen. Ja. Also früher habe ich das eben so, ich war früher sehr, sehr ordentlicher Mensch, der immer so seine Klamotten im Schrank hatte. Mhm. Und wo ich jederzeit auch Zugriff hatte, weißt du, du brauchst ein frisches neues Hemd, kurzärmlich, langärmlich, wie auch immer. So, da hatte ich dann immer meine Stapel und meine Schränke sind mittlerweile leer. Dennoch könntest du nur mal auf dieses Thema mit dem Waschen angesprochen. Da könntest du doch durchgreifen und mal 2 Tage hintereinander alles waschen, was da ist. Ja, der Gag ist, das habe ich auch schon probiert. Bloß dann vergammelt es in der Waschmaschine respektive im Trockner. Na, du kannst es doch rausnehmen. Gut, kann ich. Und dann hängt seit, kleines Beispiel, jetzt hängt eine Wäscheladung, die nicht Trockner geeignet ist. Mhm. Du kennst ja das Problem, dann geht was ein. Ja, ja. Also es gibt Sachen, die geht halt nicht. Mhm. So, dann habe ich einen Wäscheständer, da hängt jetzt die Wäsche, wo ich sie mehrfach gebeten hatte, die auch zu bügeln. Die hängt jetzt seit 2 Monaten auf dem Trockner. Okay. Aber die könntest du ja auch abnehmen und in den Schrank legen. Ja, aber dann mache ich alles. Ich koche ja schon. Hm. Bist du auch berufstätig noch? Nein, ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Also das heißt, da gibt es schon eine berufliche Aktivität, die dich auch in Anspruch nimmt. Ja, das ist korrekt. Du hängst nicht nur zu Hause. Nein. Derzeit etwas überwiegend, aber ich war lange Zeit im Angestelltenverhältnis, aber jetzt ist Selbstständigkeit. Wir waren gerade nochmal bei der Frage, die war so ein bisschen verhuscht beantwortet, ja. mit dem Putzen im Badezimmer. Ja. Da hast du gesagt, das würde ich ja ganz gerne, aber es geht nicht, weil da so viel rumliegt. Genau. Dann würde ich nicht gerne bei euch mal zur Toilette gehen müssen wollen sollen. Das wär, die Toilette selber ist sauber. Die machst du sauber? Ja. Mhm. Ja, da muss ich meine Frau sogar in Schutz nehmen. Das macht sie. Ja, sicher. Mhm. Ja, also die Toilette selber, die ist klinisch rein. Ist deine Frau auch berufstätig? Ja, die macht eine 2. Ausbildung. Als? Jetzt als Altenpflegerin. Als Altenpflegerin. Aber ja. Da muss man doch nun besonders hygienisch und vorsichtig sein. Oh, da ist sie überkorrekt. Da ist sie überkorrekt. Und ja, in dem Moment, wo sie nach Hause kommt, da läuft alles aus dem Ruder. Genau. Und das ist das, was ich dich fragen wollte. Das ist eigentlich das, was so ein bisschen konträr läuft, was ich nicht ganz verstehe. Weil wenn jemand im Beruf dermaßen korrekt ist. Ja, aber das... Und im Privatleben gerade das Gegenteil dann offenbart, damit komme ich nicht so ganz klar. Ja, das zeigt natürlich, dass das eine Art auch eine seelische Erkrankung ist. Wenn das sich so ausgeprägt hat, wie du es gerade geschildert hast, dass sie offensichtlich, ich gehe mal davon aus, dass ihr am Anfang sehr viel darüber gestritten habt. Das ist richtig, ja. Und mittlerweile redet ihr gar nicht mehr darüber. Ich habe es aufgegeben. Nun könnte man ja immer noch denken, okay, der Hartmut, gerade im Moment ist er wieder viel zu Hause, es ist nur eine 3-Zimmer-Wohnung. Wenn du eine ganze Woche dich mal richtig anstrengst, ist die Wohnung aufgeräumt. Warum machst du es nicht? Weil das so viel wäre, da brauche ich nicht 3 Wochen, da brauche ich 6 Monate. Wie? Und ich meine, das ist... Wie sieht es denn in eurem Schlafzimmer aus? Ähnlich. Das Bett selber ist sauber, wird immer frisch bezogen, aber drumherum ist auch überall Dreckwäsche. Und das ist also, das macht einfach, es macht keinen Spaß mehr. Ich sag mal so, Domian, ich habe früher immer meine Wohnung als so eine Art Rückzugsgebiet, als Kuschelnest betrachtet. Mhm. Und so nach dem Motto, wenn dir beruflich was in die Quere gekommen ist, gehst du nach Hause Ist das hier deine Wohnung, in der ihr wohnt? Ist das deine Wohnung? Zur Miete. Ja, aber das ist, ja, ist meine. Das ist deine. Ja. Und es gibt sonst nicht noch eine Wohnung, eine alte Wohnung. Oder so. Ja, wie hältst du es denn überhaupt aus in dieser Wohnung? Gar nicht. Warum bist du dann noch in der Wohnung? Weil ich meine Frau liebe. Ja, und wo sollte ich hin? Soll ich jeden Abend in eine Kneipe gehen? Oder? Nein, aber du könntest dir eine eigene Wohnung nehmen. Wovon soll meine Frau dann leben? Ja. Großes Problem, klar, sehe ich schon ein. Aber könnte dieses nicht dazu führen, dass ihr euch irgendwann vielleicht so sehr in die Haare bekommt, dass dann auch die Ehe darunter leidet? Die leidet jetzt schon drunter. Das glaube ich. Die Frage ist einfach... Wie äußert sie sich denn dazu, dass sie da alles so liegen lässt? Wie erklärt sie das? Ihr redet doch auch. Es gab da sicher noch mal Phasen, wo man auch offen darüber reden konnte. Ja, die gibt es bis heute, diese Phasen. Wie erklärt sie das denn? Erklären kann sie es nicht. Was sagt sie denn? Ja, sagen tut sie dazu auch nicht viel. Ich habe das Gefühl, dass ihr das nichts ausmacht im Gegensatz zu mir. Also sie leidet darunter nicht? Nein, sie leidet nicht darunter. Sie sieht das aber schon. Sie sieht das schon. Ich meine, ich habe das deinem Kollegen auch gesagt. Ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch. Mhm. Und wir haben im Wohnzimmer zwei große Tische. Mhm. Nur, ich koche jetzt nicht mehr. Aus Prinzip nicht, weil bei uns musst du auf dem Schoß essen, weil die Tische krass. Dermaßen vollgestellt, gemüllt sind. Absolut krass. Du kannst nirgendwo mehr irgendwo einen Teller auch nur oder ein Glas oder sonst was hinstellen. Hartmut, 45. Mhm. So. Das würde ich nicht mitmachen an deiner Stelle. Also entweder unternimmt deine Frau was und geht zu einem Therapeuten und versucht die Frage, entschuldige, dass ich dich unterbreche, was für einen Therapeuten schlägst du dann aber vor? Eine Allgemeinpsychotherapie? Zunächst mal ja, und dann muss man sich da durchfragen, was für eine Art von Therapie bei diesem seelischen Bild das Beste ist. Ja. Mhm. So. Okay. Und wenn sie das nicht machen würde, ich könnte da nicht leben. Ja, ich kann es auch nicht mehr. Ich liebe sie über alles. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Sieht sie denn, dass das für dich so belastend ist? Ich glaube, ja. Hat sie denn irgendwann, ich meine, es geht ja nur schon viele Jahre so, wann fing das denn überhaupt an bei ihr? Wann fing es an vor ihr? Drei Jahre. Ach so, und vorher war alles noch normal? Ganz am Anfang war alles normal. Sie war begeistert von meiner Wohnung. Und hat sich entsprechend auch ordentlich verhalten in der Wohnung? Ganz am Anfang, ja. Und dann schlich es sich so peu à peu ein. Mhm. Was hat sie denn in diesen immerhin drei Jahren versucht zu unternehmen, dass das wieder besser wird? Ich habe ihr einmal eine Crash-Behandlung bezahlt. Ach so, sowas gab es schon. Ach ja, ja, aber das war nur so 4 Stunden lang. Mhm. Und ich habe sie dahin gebracht und abgeholt. Mhm. Und dann kam sie weinend wieder raus. Da ging es speziell um eben das Problem Messi. Mhm. Mit einer Psychologin. Mhm. Das wurde in einem größeren Ort in der Nähe von hier angeboten. Ja. Und dann kam sie weinend wieder raus. Und die Psychologin hat ihr dann irgendwas erzählt, dass es daran läge, dass sie ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Mutter habe. Ja, das hat uns aber schrecklich weitergebracht. Ja. Das kann ich dir aber mal sagen. Das glaube ich. So, da war es dann an der falschen Adresse. Ja, eben. Aber ihr müsst euch ja eine gute Adresse suchen. Mhm. Ich meine, du hast ja immerhin, habt ihr den Anlauf ja schon mal unternommen. Oder? Ja, sie war schon einmal wegen Depressionen auch in Behandlung. Ja, vielleicht ist ja... Aber da hat sie dann nur Psychopharmaka verschrieben bekommen. Das war sie, das kannst du, Entschuldigung, bitte den Hasen geben. Ja, ja, natürlich. Also du musst auf die Suche gehen nach einem guten Psychotherapeuten, einem Psychologen. Die gibt es wie Sand am Meer, die Psychotherapeuten. Die Frage ist, wie kriege ich einen guten? Ja, das ist immer die große Frage. Das kann ich dir auch nicht. Ich kann dir auch nicht. Das dürfen wir gar nicht. Wir können ja, das keine, ist klar. Ja. Da muss man suchen und vorsprechen. Ja. Und das ist genau wie eine gute Arztsuche. Weißt du? Genauso ist das. Okay. Aber es muss etwas passieren. Ja, das sehe ich auch so. Langfristig mache ich das nicht mehr mit. Das glaube ich. Ich meine, ich liebe sie über alles. Ja, aber dann rette die Liebe. So kann ich nicht leben. Das glaube ich. Ja. Also, unternehmt was. Und wenn ihr das wirklich auch so klar ist, wie ernst dir die Angelegenheit wiederum ist, glaube ich, wird sie auch mitziehen, hoffe ich zumindest. Ja, das hoffe ich auch. Viel Glück euch beiden. Danke dir und dann noch einen schönen Abend. Dankeschön, und einen schönen Feierabend. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Und schon geht's weiter. Zack auf zack. Eva, 26. Hallo Eva. Hallo Domian. Hallo Eva. Dein Thema. Bulimie, Essstörung. Oh je. Du bist betroffen. Ja. Seit wann schon? Seit ungefähr 4 Jahren. Ja. Beschreib mal ein bisschen, wie dein Essverhalten so ist. Also alles, was ich esse, das breche ich auch aus. Alles? Alles. Isst du... Ich sag mal, normale Mengen oder häufst du dir Unmengen in den Magen rein? Unmengen. Beschreib mal. 1,5 Kilogramm Spaghetti. Ja. Mit Soße. Mhm. Und dann ab zur Toilette. Kommt da noch irgendwas drauf? Schokolade? Tochten? Nach Möglichkeit was vorher, weil Schokolade sich nicht so eignet und Spaghetti auch nicht. Nach Möglichkeit ein Brötchen oder... Ach so. Irgendwas Brothaltiges vorher, ja. Ach so, dann kann man besser erbrechen. Ja. Und dann gehst du zur Toilette und dann kommt wieder alles raus? Ja. Wie fühlst du dich danach, unmittelbar danach? Gut. Mhm. Wie oft am Tag passiert das? Oder wie oft? Ein, zwei Mal. Mhm. Am Tag. Wann hast du heute das letzte Mal erbrochen? So gegen, ja, kurz vor deiner Sendung. Kurz vor der Sendung? Ja. 4 Jahre geht das schon so? Ja. Ich vermute mal, dass es sich gesteigert hat in den 4 Jahren, die Frequenz des Erbrechens. Ja. Wie viel wiegst du? 30 Kilo. 30 Kilo? Ja. Bei einer Größe? Von 1,70. 30 Kilo? Ja. Dann bleibt aber wirklich nichts mehr in deinem Magen, wenn du erbrichst. Ich hoffe es. Du bist Haut und Knochen. Ja. Kriegst du deinen normalen Alltag noch geregelt? Ja. Was machst du? Ja. Was machst du? Ich habe ursprünglich studiert auf Lehramt. Mhm. Inzwischen bin ich Hartz-IV-Empfängerin. Mhm. Also so ziemlich am Ende. Also du hast das Studium abgebrochen oder unterbrochen? Ich muss dazu sagen, ich habe im Ausland studiert. Ja. Und die Planung war, danach ins Inland zurückzukehren und den Master aufzusatteln und dann eben ins Referendariat zu gehen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich bin ins Ausland gegangen, um den Bachelor zu machen. Um da was zu machen? Und den Bachelor zu machen, ah ja. Genau. Das ist also ein Abschluss für die Genau, den habe ich auch. Um dann ins Inland zurückzukehren, den Master zu machen, das Referendariat zu machen. Das ist dann der höhere Abschluss. Ja, sozusagen, um halt ins deutsche Schulsystem gelangen zu können. Mhm. Und zwischendurch bin ich krank geworden, habe die Unterstützung meiner Familie verloren und damit war es nicht mehr zu finanzieren. Und so hat die Krankheit dich aufgesogen? Sozusagen, ja, genau. Hast du einen Freund? Ich hatte einen Freund, den einzigen Mann in meinem Leben, den ich auch wirklich geliebt habe. Wo ich aber immer sozusagen die Karriere vorangeschoben habe und gesagt habe, erstmal die Karriere, der Schulabschluss, die Abitur mit 1,0 und so weiter und Schulabschluss bleibt mir und das Studium bleibt mir und der Mann, der wechselt immer mal und so weiter und der ist dann auch flöten gegangen. Seit wann ist der weg? Eigentlich seitdem ich wieder da bin im Inland, seitdem ich den Bachelor habe. Das sind jetzt wie viele Jahre? Zwei Jahre. Hm. Ist es danach noch schlimmer geworden, als er weg war? Ja. Wusste er, dass du erkrankt bist? Ich habe es ihm mal gesagt. Aber ich war immer die Starke. Ich war immer die alles leisten konnte, die alles wollte. Und was sie wollte, das erreichte sie auch. Und ja, ich habe... Er hat das nicht so ernst genommen? Er hat es nicht ernst genommen, genau. Und die Familie weiß das aber auch, dass du bulimisch erkrankt bist? Ja. Und... deswegen habe ich keinen Kontakt mehr. Wie kommt das, dass man dann als Familie keinen Kontakt mehr zu der Person, also dann zu dir haben möchte? Zunächst mal, weil die Familie sehr leistungsorientiert ist. Und dann auch, weil dann so eine Art Erpressung stattfand. Also du gehst in die Klinik, nur dann unterstützen wir dich weiter. Mhm. Und ich habe es einfach nicht ertragen, in der Klinik muss man zunehmen. Und das habe ich nicht ertragen. Du warst also in einer Klinik? Ich war in 4 Kliniken, ja. In 4 Kliniken schon? In 4 Kliniken, ja. Und aber bei einem so niedrigen BMI, du hast das ja selber schon erwähnt, heißt es halt, sie nehmen erstmal zu und dann machen wir eine Therapie. Mhm. Und ich habe es halt einfach nicht ertragen, so zu nehmen und habe in jeder Klinik massiv dagegen gearbeitet. Hast du noch Freunde? Ja, wenige. Wie viel? 3 oder 4. Mit denen du regelmäßig Kontakt hast? Ja. Die auch? Bitte? Die ich aber belüge. Die du belügst? Das heißt, die wissen nichts von deiner Erkrankung? Die wissen schon von meiner Erkrankung, aber ich schiebe eine andere Krankheit vor. Welche Krankheit schiebst du vor? Also meine Mutter leidet an Colitis ulcerosa, eine Darmkrankheit. Ja. Und ich sage, ich leide darunter. Es gibt niemand aus dem engen Freundeskreis, der es weiß? Nein. Das ist ein trauriges Leben, was du da führst. Allerdings. Ich hoffe jede Nacht, dass irgendwie keine Ahnung, ein Stein vom Himmel fällt und mich erschlägt, ja. Ja, das wäre eine einfache und feige Lösung. Feige nicht unbedingt, aber einfach auf jeden Fall. Eine bequeme Lösung. Ja. Und somit auch eine feige Lösung. Die mutige Lösung sieht ganz anders aus. Und die mutige Lösung sieht so aus, dass man sich bewusst einen Strick nimmt, ja. Aber die. Das wäre genauso fast so feige. Die mutige, das habe ich auch nicht. Nein. Die mutige Lösung, du bist ja eine hochintelligente Frau. Die mutige Lösung ist, genau das zu tun, wovor du so Angst hast und was dir so widerstrebt. Das kann ich nicht. Doch, kannst du. Jede kleine Mahlzeit, von der ich meine, ich behalte sie jetzt drin, ist eigentlich noch effektiver, um abzunehmen. Eva, über was reden wir? Wir reden darüber, dass du, wenn du so weitermachst, sterben wirst. Ich hoffe es, ja. Du hoffst, dass du stirbst. Ich wäre froh, wenn ich morgen früh nicht mehr aufwachen würde. Aber ich wache morgen früh wieder auf. Leider. Hast du überhaupt kein Interesse und Spaß am Leben? Nein. Gibt es nichts im Leben, was dich reizen könnte? Ich weiß, dass ich als Lehrerin gut wäre. Mhm. Oder gut gewesen wäre. Hätte dir dieser Beruf auch Spaß gemacht? Oh ja. Ja. Welche Fächer? Ich habe an X-Programmen teilgenommen, zu, was weiß ich, zur Förderung von Leuten, die aufgrund von familiärem Hintergrund und so weiter nicht in das Schulsystem gekommen sind, wo sie eigentlich die Leistung hätten bringen können, die sie in sich haben. Mhm. Und ich, also jeder Politiker sagt, Kinder sind unsere Zukunft. Aber ich glaube daran und ich weiß, dass es richtig ist. Und ich habe wirklich, wirklich schon das eine oder andere Schulkind dahin gebracht, dass es sein Potenzial gesehen hat und das geschafft hat, was es in sich hat. Und da wäre ich gut gewesen. Da wäre ich wirklich, wirklich gut gewesen. Hör mal, ich höre da gerade eine Frau, die ganz begeistert ist von einer Idee, von einem Ideal. Und so eine Frau will sterben, das gibt's doch nicht. Weil sie dieses Ideal nicht erfüllen kann. Nicht mehr. Welche Fächer hast du studiert? Englisch und Geschichte. Englisch und Geschichte. Mhm. Tolle Fächer. Ich denke, ist langweilig, aber was? Ist super spannend eigentlich. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Eva, mich erschüttert es gleichermaßen und gleichermaßen kann ich es nicht glauben, deinen Satz, dass du sterben willst. Ich erahne deine Not, in der du steckst und die Ausweglosigkeit, in der du dich fühlst. Ich würde nicht anrufen. Bitte? Sonst würde ich nicht anrufen. Ja, aber du rufst an. Ja. Dir war sicher klar, dass ich nicht sagen würde, super Eva, nimm einen Strick, hast es hinter dir. Ja, ja, das war dir klar, dass ich das nicht sagen würde. Nee, klar. Du bist 26 Jahre erst alt. Ja. Du bist sonst eigentlich eine körperlich gesunde Frau. Ja. Du bist eine intelligente Frau, die schon einen tollen akademischen Weg gegangen ist. Naja, immerhin. Du hast den Match. Na, immerhin. Eine Frau, die Ideale hat, was du gerade mir vorgeschwärmt hast. Ich habe immerhin in Cambridge studiert. Bitte? Ich habe immerhin in Cambridge studiert. So. So, und das darf man nicht so leichtfertig wegschmeißen, sage ich dir. Aber es ist weggeworfen. Sie gehen damit hier zum Arbeitsamt und da ist nichts dahinter mehr. Nein. Das liegt in deiner Einstellung, Eva. Eva, ja. Ich habe das hier schon einige Male erzählt in dieser Sendung. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal mitbekommen hast. Ich verfolge deine Sendung regelmäßig. So, da weißt du auch, dass ich dieselbe Erkrankung mal hatte. Wusste ich nicht. Ja, jetzt weißt du es. Deswegen weiß ich genau, von was du sprichst. Mhm. Und mir musst du nichts vormachen. Okay. Aber ich habe es geschafft, da rauszukommen. Wie? Mit einer Entscheidung. Und dann mit Disziplin. Und ich weiß, was für Kämpfe ich ausgestanden habe und mit wie viel Sinnlosigkeit ich gerungen habe, dass ich dachte, das ist alles Quatsch. Gibt's nicht. Du schaffst es nicht. Wache messen gar nicht. Ich dich morgens in der Dusche anzusehen und zu sehen, dass du zugenommen hast und das trotzdem zu akzeptieren und trotzdem rauszugehen. Mhm. Ich kann das nur, wenn ich dünn bin wie jetzt, Wenn ich nur ein Kilo zugenommen habe, dann schaffe ich es nicht bei dir. Dann verlange ich von dir, wenn du das alleine per Entscheidung nicht schaffst, ja, dass du dir eine so gute Klinik recherchierst und in diese Klinik gehst. Ja, ich weiß jetzt. In jeder Klinik heißt es, sie sind so niedrig vom BMI. Ja. Sie müssen erstmal zunehmen. Ja, dann musst du durch. Punkt. Und dann musst du durch. Machen sie Therapie. Ja, dann musst du durch. Das kann ich aber nicht. Doch, das kannst du. Verdammt nochmal, das kannst du. Ich habe es auch gekonnt. Ich weiß, dass man diesen Satz immer sagt, wenn man so fertig ist. Ich kann es nicht. Und du kannst es. Doch, du kannst es. Und ich sage dir, Eva, das ist der größte Sieg, den du in deinem Leben überhaupt erringen wirst, wenn du das geschafft hast, da rauszukommen. Dann kann dir gar nichts mehr passieren. Du bist im Fernsehen und du bist erfolgreich und jetzt. Wir reden von, als ich das hatte, das ist über 25 Jahre her. Es ist über 25 Jahre her. Und ich war komplett unten. Komplett in der Gosse. Seelisch. Ja, bin ich auch. Ja. In einem Gefühl der völligen Ausweglosigkeit. Und um ein Haar hätte es nicht geklappt. Genau. So, aber ich weiß, aufgrund der eigenen Erfahrung, dass wenn man es will, man es schafft. Und du bist eine tolle, sympathische Frau. Ja. Und es ist eine Schande, wenn du das jetzt so weiter laufen lassen würdest, wie du es gerade, oder wie du es jetzt schon laufen hast lassen. In dem Moment, wo du für dich wirklich entschieden hast, trotz aller Abers und aller Schwierigkeiten, ich will es schaffen, geht es bergauf, mit 1000 Rückschlägen. Aber dann geht es bergauf. Im Moment hast du die Entscheidung ja gar nicht getroffen. Im Gegenteil, du lässt dich ja gehen. Du lässt dich gehen, ja, du lässt dich gehen. Ja, in gewisser Weise ja. Ja, wenn ich das höre mit dem Stein, am besten fällt ein Stein auf mich, ist das ein Ausdruck für mich von sich gehen lassen, nicht von einer Kämpferin. Ja. Aber ich will, dass du eine Kämpferin bist. Und ich will, dass du irgendwie deinen Master nachmachst und eine gute Lehrerin wirst, so wie du es gerade beschrieben hast, mit all dem Idealismus, mit all dem Spaß und Kinder und Jugendliche begeisterst. Ja. Du wirst es können, so wie du die Einstellung gerade formuliert hast. Ja, aber das setzt einen Body-Mass-Index von 18 voraus. Ja. Nun wollen wir nicht in Schritt 4 von vor Schritt 1 denken. Schritt 1 ist, eine Entscheidung zu treffen. Ich will es schaffen und ich will kämpfen. Und die wäre? Dass du in eine Klinik gehst. Dass du dir eine Klinik recherchierst, die gut ist. Ja, wie gesagt, ich war in 4 verschiedenen Kliniken. Ja. Dann ist es jetzt die 5. Verdammt nochmal, ist es der 5. Anlauf. Dann haben 4 Anläufe nicht geklappt, aber der 5. hat geklappt. Und da ist man wieder unfrei und darf nicht raus und darf nicht telefonieren. Ja, und das ist so. Ja, das ist kein bequemer Weg, ja. Irgendwann wirst du so frei sein, kannst du telefonieren, so viel du willst. Aber dann in der Phase nicht, nein. Da bist du eingesperrt, ja, okay. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Das kannst du. Das ist billig und auch sich gehen lassend, wenn man das sagt, ich kann das nicht. Das kannst du. Du kannst es. Ich höre es in deiner Stimme, dass du das kannst. Ich höre es. Ich muss morgens auf meine Terrasse gehen können, um meinen Kaffee zu trinken. Und wenn ich um 3 entscheide, dass ich eine halbe Stunde spazieren gehen will, dann will ich um 3 eine halbe Stunde spazieren gehen. Eva, das ist hochneurotisch zwanghaftes Verhalten, das mit der Erkrankung zusammenhängt. Ist mir völlig klar. Nee, das ist Freiheit. Ja. Dann entscheide dich eben eine Weile für die Unfreiheit, aber für dein Leben und für deine Gesundheit. Ja, und weißt du, wie lange die Leute da bleiben? Ich war in Kliniken, wo Leute sind, die sind da 2-3 Jahre geblieben. Ja, okay. Wenn du danach 50 Jahre gesund bist, ist es auch noch okay. Aber so lange wird es nicht dauern. So lange hat es bei mir auch nicht gedauert. Nein, nein. Wie lange hat es bei dir gedauert? Warst du in der Klinik? Nein, nein, nein. Ich schätze ein Dreivierteljahr. Und dann ging der Kampf immer noch weiter. Aber das war die härteste Zeit, das erste Dreivierteljahr. Okay, das kann ich auch verstehen. Und das könnte ich auch akzeptieren. Ja. Aber hier zu Hause und nicht in irgendeiner Klinik. Okay, wenn das dein Weg ist, aber dann mit ambulanter therapeutischer Betreuung. Ja, aber jede ambulante therapeutische Sache lehnt dich ab. Sagt erst eine Klinik, erst ein BMI von XY. Eva, ich lasse mich jetzt nicht auf das Spielchen ein. Dieses Aber, das machen ganz viele Leute, die in deiner Situation sind. Du kannst mir 1000 Abers präsentieren. Mich interessieren die Abers nicht mehr. Mich interessiert dein Willen und dein Ja sagen. So, und jetzt gucke ich auf meine Uhr und sehe, dass wir sehr, sehr lange gesprochen haben. Ja. Für die Sendung. Aber das habe ich jetzt gerne gemacht für dich und für dieses Thema. Danke. Mehr kann ich dir nicht sagen. Mehr kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich verbinde dich auch nicht mit meiner Psychologin. Das ist alles Quatsch. Ich habe dir das Wichtigste gesagt. Jetzt musst du handeln. Okay. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Ich würde mich sehr freuen, danke für deine Sendung. Ich würde mich sehr freuen, von dir irgendwann nochmal zu hören. Okay, danke. Alles Gute. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, verbunden bin ich jetzt mit Kim. Kim ist 23. Hallo, Kim. Hallo, Domian. Hallo, Kim. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also erstmal möchte ich zu deiner Vorsprecherin sagen, sie soll auf jeden Fall zu einer Klinik gehen. Also sie kriegt auf jeden Fall Hilfe. Ich bin selber Krankenschwester. Mhm. Und ja, also mein Thema ist, ich habe mich in einen Arzt verliebt. Ach je, du bist Krankenschwester und hast dich in einen Arzt verliebt. Ja, das ist ja der Klassiker. Ja, der Klassiker. Hallo Soap, weiß, ne? Genau, es ist immer in jeder Serie so, ja, genau, dass man Grey's Anatomy oder sonst irgendwas sieht und dann der Arzt mit der Schwester. Aber so ist es momentan nicht mehr. Es war damals so, es ist heute aber nicht mehr so. Bei mir ist es halt so, ich arbeite in einer Intensivstation, mhm, und da hat man echt mit schweren Fällen zu tun. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht lange da, so dass ich die ganze Routine nicht mitmachen kann. Mhm. Wie, du bist nicht lange da? Noch nicht lange da oder du bist immer wieder? Nee, ich bin seit Januar da. Ach so, ah ja. Genau, mhm, genau, genau. Mhm. Und ich muss sagen, also das ist ein, ja. Also er arbeitet auch auf dieser Intensivstation. Ja, genau, ein Assistenzarzt und junger Mann noch? Junger Mann, 30 ja. Jahre alt, ja, ist leider verheiratet. Ich wollte gerade sagen, sonst ist es ja egal, dann bist du halt in den verliebt. Was reden wir darüber dann? Ja, ne? Aber nur genau, er ist sein Kollege, mehr oder weniger auch ein Vorgesetzter, kann man nicht sagen, ne? Irgendwo schon. Irgendwo ja. schon auch, ja klar. Und dann ist er noch verheiratet. Ja, weiß er denn schon von seinem Glück, dass du in ihn verliebt bist? Ja, ich denke schon. Weil wir waren mal auf einem, wie soll ich das sagen, auf einem Festival. Ja. Und da hat er mich nach Hause gefahren. Und da standen wir halt vor meiner Haustür. Und da hat er mir halt gesagt, dass er es schade findet, dass er mit seiner Frau verheiratet ist. Oh, das ist mal nicht sehr schmeichelhaft für seine Frau. Ja, habe ich mir auch so gedacht, ne? Aber schmeichelhaft für mich. Ja, für dich schon. Ja, weil er sagte, ich wäre die schönste Frau nach der Braut im Saal gewesen. Oh. Und davor war ja auch die ganze Zeit so dieses Hin und Her. Er hat mir was beigebracht, ich bin ja neu. Ist denn irgendwas schon mal zwischen euch gelaufen? So ganz genau, nein. Also Küsschen? Er wollte nicht. Mhm. Aber ihr habt nie weiter mal eingehend darüber gesprochen, wie das jetzt weiterlaufen soll? Nee. Doch. Doch, mit welchem Resultat? Also es war ja so gewesen, nach diesem Festival waren wir ja vor meiner Haustür und da hat er schon total knapp den Motor ausgeschaltet, mhm, und dann so nach dem Motto, ich möchte mit dir reden. Mhm. Und da hat er halt gesagt, ja, scheiße, ich verheiratet bin. Und da habe ich gesagt, ja, finde ich ja auch. Und ja, naja, irgendwie habe ich den dann umarmt und dann wollte ich ihn küssen. Er hat abgewogen und mhm, dann habe ich gesagt, oh nee, hier und da. Und dann, Kim, jetzt ist meine Sendung gleich rum. Ich weiß. Ich muss dir nur mal sagen, das Spielchen macht nicht zu lange mit. Sonst ja, ist das, was soll ich denn machen? Naja, du musst irgendwie rauskriegen, ob es in irgendeiner Weise ja, eine Perspektive... Ja, momentan ist es ja so, dass er, es war eine Zeit lang jetzt, das war schon 2 Monate her, dass er gar nicht mit mir gesprochen hat auf der Station, dass er mich echt ignoriert hat. Das heißt aber schon viel, ne? Ja, Und momentan tut er so, als wäre ich wieder seine tollste, liebste Schwester. Ich würde nicht mit mir spielen lassen. Vielleicht ist der auch irgendwie so da nicht ganz entschieden. Du musst das für dich irgendwie klären, sonst wirst du da unglücklich. Vor allen Dingen, wenn du ihn jeden Tag siehst. Ich werde ganz unglücklich. Genau. Ich muss ja Schluss machen, sonst werde ich ja unglücklich. Ja, die Sendung ist vorbei. Liebe Kim, alles Liebe trotzdem. Tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen.